Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Eintrag in den Pokémon-Legenden-ZA-Tagebüchern. Zum zweiten Eintrag. Es ist einiges passiert. Das sage ich gefühlt bei jedem Tagebuch. Bei Schwert und Schild habe ich das damals unfassbar oft gesagt. Es ist einiges passiert seit dem letzten Mal. Es ist ganze, ich glaube, 2 Missionen voll an Action passiert. Ich meine, es waren 2. Mission 3 und 4, also Hauptmission 3 und 4. Und ich muss sagen, ne, gerade diese Fülle an verschiedenen Dingen, die passiert ist, liegt halt einfach, glaube ich, auch daran, dass es sehr, sehr viel Exposé am Anfang ist. Ne? Sehr, sehr viel wird eingeführt in einer unfassbar hohen Frequenz auf einer narrativen Ebene. Ne? Also wir sehen da teilweise Charaktere kurz für einen kleinen Moment. Hallo, ich bin auch mal da. Also Charaktere, die wir aus dem Trailer kennen oder aus den Trailern kennen, aus dem Promo schon vorher kennen. So, ne, hallo, ich bin der und dann zack, rennt die Person wieder weg. Dazu kommen wir an gegebener Stelle auch nochmal. Aber eben aufgrund der Fülle von verschiedenen Dingen, die hier passiert sind, weiß ich gar nicht, wie ich da jetzt anfangen soll. Nur für euch zur Einordnung, wir haben Stand jetzt damit ihr wisst, bis wohin dieser Tagebucheintrag geht, wir haben Stand jetzt die erste, ich sag mal, Nachtmission gemacht, also von diesem Turnier, von diesem ZA Royal Turnier und im Nachhinein auch noch so ein paar Cutscenes, die dann dem folgen. Ja, wie fängt man bei dieser Fülle an Sachen an? Das frage ich jetzt mal dich. Liebes Tagebuch, mein neues Leben in Illumina hat actionreich gestartet. Ich habe plötzlich einen Pokémon-Partner, bin Pokémon-Trainerin und muss an einem ZA-Kampfdings teilnehmen? Fragezeichen. Oh mein Gott! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, genau. Also wir starten mit Hauptmission 3, dein neues Leben in Illumina. Ich finde den Titel eigentlich ganz schön. Das klingt so ein bisschen wie so ein Werbeversprechen für Illumina City, ne? Eine Illumina-Reiseagentur, die würde dann jetzt sagen, dein neues Leben in Illumina City. So kann es aussehen, ne? Ja. Actionreich, schön, mit leckerem Essen und ganz viel Entspannung etc. Und natürlich ganz viel Pokémon. Auf jeden Fall ist das, was jetzt als erstes passiert, natürlich, also wir sind ja noch in unserem Zimmer, wir gehen runter in die Lobby und dort treffen wir dann auf unseren Sidekick, der chillt gerade so ein bisschen mit hier Floette. Wie das im echten Leben so ist, kriegen wir auch hier in dieser ersten Episode oder Hauptmission direkt mal ein paar Apps aufs Handy. Weil das anders nicht geht. Er bringt uns nämlich dieses ZA Royal Kampfsystem Cup Wettbewerb, die App dafür und dieses ganze System bei sozusagen. Wir kriegen neue Klamotten, einmal so eine Tasche, ich nenne sie immer liebevoll Arschtasche, weil sie hängt halt einfach hinten am Gürtel, I guess. Und eine Jacke, die ich ehrlich gesagt nicht ganz so hübsch finde, die hat so ein hässliches Grün vorne. Hinsichtlich Jacke sind wir noch gar nicht, ich glaube gar nicht großartig in der letzten Episode drauf eingegangen, oder im letzten Tagebucheintrag drauf eingegangen, dass es ja hier um ein Team geht, das Team MZ. Ne, wir erfahren halt auch hier in diesen Missionen dann am Ende noch, wofür MZ eigentlich genau steht. Das ist auch so ein Ding. Ne? Team MZ war ja auch schon vorher bekannt durch die Trailer, durch Promo und so weiter. Ne? Das sind auch die offiziellen Werbetexte für das Spiel gewesen. Hey, schließ dich Team MZ an und so weiter. Und da haben wir auch alle in der Community gegrübelt. Mensch, wofür steht denn MZ? Wir erfahren es dann noch an der Stelle. Aber ja, ne, wie du schon sagtest, ne, das Kampfsystem, dieses Turniersystem, da werden wir eingeführt. Aber auch, worauf ich mich halt auch sehr, sehr stark gefreut habe, das System mit diesen Wildzonen, da haben wir auch noch sehr, sehr viele Informationen bekommen und auch die Art und Weise, wie das funktioniert. Aber eins nach dem anderen. Zunächst geht es ja irgendwo hin. Nee, Quatsch, zunächst sehen wir ja auch noch einen weiteren Charakter, der hinzukommt, genau. Ja, genau. Und zwar kommt Duro. Die ist auf jeden Fall sehr niedlich. Sie hat eine sehr süße Frisur, finde ich. Sie erzählt dann, dass sie nach Illumina City gekommen ist, um Tänzerin zu werden. Und auch, dass sie einen Bruder hat, beziehungsweise sie will das sagen. Sie wollte vielleicht auch noch mehr erzählen, wird dann aber unterbrochen von unserem Sidekick, weil jetzt gerade Wichtigeres ansteht. Von daher erfahren wir von ihr jetzt leider nicht mehr. Sie sitzt danach noch in der Lobby. Man kann sie auch noch ansprechen, aber leider kommt da keine weitere Information. Ja, ich habe ja die starke Vermutung, oder generell viele aus der Pokémon-Community haben ja die starke Vermutung, dass ihr Bruder dieser etwas kräftigere Freund, Kumpel aus X und Y ist, Tiamo, glaube ich, hieß der, oder ja, so ähnlich, ne? Passt auf jeden Fall, ne? Wir wissen von ihr, dass sie Tänzerin werden will aus der Promo. Er ist halt Tänzer und so, und da gerade durch die Art und Weise, wie der Zopf gebunden ist und so, das wirkt schon alles sehr, sehr ähnlich, ne? Die Frisur. Also Verwandtschaften in Pokémon werden ja eben sehr, sehr stark durch die optischen Vergleiche immer angeteased und so, deswegen ja. Genau, und wir lernen noch, wie wir uns wegrollen. Ja, genau, das war auch so eine hier unser Sidekick, wie du ihn genannt hast, der kommt dann zu einer ganz wichtigen Sache. Ja, eine Sache musst du wissen, und zwar die klassische Panic Roll, ne, wie man sich wegrollt und so. Und diesen Moment, den habe ich so gefühlt, weil der wird gefühlt zumindest inszeniert, als ob es das Ernsteste der Welt ist, als ob es die ernste Sache überhaupt ist. Weil den Moment, wo er uns diese Rolle vorführt und sich umdreht, hat der Charakter so ein total bierernstes Gesicht. So, Und dann erst bekommt er das Lächeln ins Gesicht. Also war schon funny. Ja, aber ist halt auch true. Panic Roll ist in jedem Spiel, du brauchst sie dringend. Du hast sie auch bei Arceus unbedingt gebraucht. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gepanic rolled wie in Arceus. Naja, jedenfalls geht es dann, nachdem wir die Rolle gelernt haben, erstmal raus. Da fordert in meinem Fall jetzt Alton von Team MZ mich heraus. Natürlich gewinne ich, was auch sonst. Dann geht es auf zum Pokémon Center, das wir ja noch gar nicht kennengelernt haben, also noch nicht mal gesehen haben in jetzt den ersten zwei Missionen. Da ist es aber leider so, dass der Weg von ein paar Felsen versperrt wird, die man halt leider auch nicht klein bekommt und man einen kleinen Umweg gehen muss. Wir bekommen vorher noch die Karte gezeigt, ein bisschen tralala hier, wie es funktioniert und so. Und dann müssen wir über die Dächer. Also es ist, glaube ich, das erste Mal auch der Weg über die Dächer. In dem Fall jetzt mit einer oder über eine lange Leiter auf ein Dach. Und dann einfach, weil wir... Weiß ich nicht, was für Beine und vor allen Dingen Knie wir haben, aber wir können einfach zwei Stockwerke runterspringen von einem Dach. Also ja, das geht schon mal, ne? Also zumindest im Spiel. Mach das bitte nicht in echt. Finde ich auf jeden Fall spannend, ne? Da hat sich noch Karmesin Purpur die Mühe gemacht, dass man sich dann irgendwie so am Phone festhält und so. Das wurde jetzt hier an der Stelle nicht abgebildet. Mal gucken, ob was in der Richtung noch kommt, aber finde ich auf jeden Fall interessant, dass man einfach so zwei Stockwerke easy peasy runterspringen kann. Vielleicht vom dritten Stockwerk. Ja, vielleicht fängst du dann ab dem dritten. Aller guten Dinge sind drei, ne? Aber finde ich spannend, dass du dann direkt nach links gegangen bist, nach oben dann zu den Dächern. Ich habe erstmal probiert, die Felsen zu zertrümmern ohne Zertrümmerer mit Aquaknarre und mit Tackle. Mein Kanimani musste geduldig warten, bis dann der Cooldown weg war von den Attacken. Bis er dann, also ja, weil, also du guckst mich jetzt gerade so an, als ob es das Unnormalste der Welt ist, aber es ist doch vollkommen nachvollziehbar, dass man erstmal probiert, die Felsen so mit Aquaknarre und so weiter wegzumachen, ne? Also wie macht man in Pokémon Felsen weg? Mit welchen Attacken? Zertrümmerer oder Stärke, je nachdem. Ja, und? Hatten wir nicht schon? Hattest du dich schon? Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Ohne meinen puscheligen Mikrofonanwalt. Den trolligen Mikrofonanwalt. Ja. Nee, aber dann sind wir, oh Gott, genau, dann kam ja auch, glaube ich, schon die Poké-Center-Szene, ne? Also, dass wir schon beim Pokémon-Center angekommen sind. Generell die Art und Weise des Pokémon-Centers, das finde ich ein bisschen gemogelt. Also, es ist so, das war ja auch schon vorher bekannt, das war ja auch schon vorher in den Trailern zu sehen. Aber ich finde es schade, dass die Poké-Center, die ja so ein bisschen die Anlaufstelle sind für Trainerinnen und Trainer in der Pokémon-Welt, dass die keine geschlossenen Gebäude mehr sind, dass das einfach so, ja, man rusht einfach rein. Diese Tankstellen-Ästhetik von Karmesin Purpur, nur halt quasi in so ein Haus eingelassen, nach dem Motto, ne, es ist einfach, das Pokémon-Center ist reduziert auf reinste Pragmatik und das finde ich schade, weil das killt Immersion, wie ich finde. Das stimmt allerdings, ja. Das ist, es fehlt mir auch, dass keine Leute im Pokémon Center sind oder nicht mal ein Pokémon neben der ich sag jetzt mal Schwester Joy oder Pokémon Center Angestellten, Tintin, keine Ahnung. Jedenfalls fehlt da einfach ein bisschen oder sehr viel Liebe, so, ne, zum Detail. Also es sind Details da, es sind zum Beispiel nicht nur die Bilder am Hotel, sondern auch Plakate am Pokémon Center und ich sag mal, im Hintergrund steht auch ein bisschen so Zeug, Pflanzen oder so, aber es geht ja auch um Pokémon, also da könnte man ja wenigstens der Schwester Joy ein Partner-Pokémon zur Seite stellen, finde ich. Ja, finde ich eben auch, ne? Aber generell kulminiert hier so ein bisschen die, also wir begegnen ja auch noch später Gebäuden, in die man auch wirklich reingehen kann, wie früher, ne, das Pokémon-Labor und so, ne, dazu zu gegebener Stelle mehr, aber hier an der Stelle ist es halt einfach wirklich schade. Aber was ich hier interessant finde an dem Pokémon Center ist, dass hier ganz in Legendenmanier, also ne, Legenden Arceus hat ja auch viel von dem gebrochen, was bisher in Pokémon Standard war, bekommen wir hier in diesem Spiel den Pokédex nicht vom Professor oder nicht von irgendeiner Professor-Instanz, sondern ganz casual, ganz random als App von Schwester Joy, respektive der Pokémon Center Angestellten. Finde ich auch, also ich, bei dem Faktor bin ich mir nicht sicher, wie ich das finden soll. Auf der einen Seite finde ich es witzig und cool, weil es zum Spirit von Legenden passt, so ein bisschen mit dem, was normal und üblich ist, zu brechen. Auf der anderen Seite ist es so, ja, Pokédex, ach ja, den bekommst du als App hinterhergeschmissen. So, hier, bitteschön, Pokécenter, Dame, let's go. Finde ich schwierig. Ich glaube, für noch mehr Apps reicht mein Speicher nicht. Nee, es ist ein bisschen, ja. Ja, es ist halt nichts Besonderes mehr, ne, so dieser Pokédex. So damals, wenn man sich daran erinnert, auch Bezug nehmend jetzt auf den Anime, wie Ash seinen Pokédex bekommen hat oder auch halt generell in den allerersten Games, wie man seinen Pokédex bekommen hat, der war noch was richtig Besonderes. Du hast den halt erst bekommen, wenn du deine Reise angetreten bist oder angetreten hast. Und jetzt, theoretisch kann sich doch jeder Hans und Franz die App installieren. Ja. Aber na gut. Ist eben so, wie es ist. Jedenfalls gibt es gerade heute, wo wir natürlich da hingehen, so eine Special-Herausforderung oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es genau betitelt worden ist. Jedenfalls haben wir gleich unsere erste Aufgabe bekommen, als wir die Pokédex-App hatten, die erfüllt oder mussten wir erfüllen und sind dann eben zum Pokémon-Labor. Das heißt, wir sind durch unsere erste Wildniszone oder Wildzone? Ja, Wildareal, Wildnisareal, irgendwie so in der Richtung. Mir fällt der konkrete Name auch nicht ein. Ne? Wildsektoren, ja, genau. Und da ging es ja darum, ich glaube, 5 verschiedene Arten von Pokémon, also ne, 5 grundsätzlich verschiedene Pokémon zu fangen. Und da konnten wir dann halt auch, ne, mit einem entsprechenden Tutorial und so von unserem Sidekick konnten wir Pokémon fangen, uns nähern und so weiter. Das wurde eingeführt. Pokémon brechen auch aus den Bällen wieder aus und so weiter. Oh, Datiri. Ich fand das übrigens sehr, sehr schön, dass es Datiri ist, was das erste Pokémon ist. Das deute ich nämlich als eine Referenz auf X und Y, weil in X und Y ist das erste Pokémon, was wir sehen, Datiri, was uns als Protagonistin oder Protagonisten weckt. Wir sehen quasi eine Szene, wo Datiri dann quasi reinfliegt und dann so batz auf das Bett und so. Deswegen, ich deute, dass hier das erste Pokémon, was wir fangen, ein Datiri ist, als eine klare Referenz auf X und Y. Stimmt, jetzt wo du es so sagst, kann ich mich an die Szene auch erinnern. Das hätte ich so jetzt gar nicht gewusst. Also wäre mir gar nicht so eingefallen. Aber das ist natürlich süß. War jetzt nicht unbedingt so, also die Pokémon, die es da jetzt so gab, werden wahrscheinlich nicht in meinem Team bleiben, aber es war trotzdem ganz niedlich. Ja, wir mussten dann das Datiri fangen und dann ging es halt darum, dass es auch Pokémon gibt, die, also Datiri ist eher so ein Pokémon, was dann wahrscheinlich eher flüchtet oder halt einfach nicht angreift. Dann gibt es aber auch Pokémon, die, wenn sie dich sehen, halt sofort angreifen würden. Und in dem Fall war es jetzt ein Skoppel. Ist jetzt auch nicht so mein Fall, aber wir mussten es fangen, wir brauchten das auch später noch. Genau, und dann ging es noch weiter, also es waren dann so quasi die ersten beiden Aufgaben, die wir erledigt haben. Und dann wurden wir quasi stehen gelassen, so jetzt machen wir hier die Aufgabe fertig, fangen wir deine 5 Pokémon und dann sehen wir uns beim Labor. Was habe ich denn noch gefangen? Was gab es denn da noch? Ein Voltilam habe ich noch gefangen und, ach ja, hier so ein Würmchen, wie heißen die denn? Die zu Vivillon werden. Wurm. Wurm. Das Wurm-Pokémon. Gut, haben wir das auch geklärt. Raupi für Generation 6 heißt das. Okay. Generation 6 Raupi. Nee, aber war schon ganz witzig. Hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht, die Pokémon zu fangen. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, was auch eine Neuerung ist in ganz Pokémon, ist, dass die Pokémon komplett besiegt werden können und da es noch eine Zeit gibt, also normalerweise ist es ja so in den Spielen, Pokémon werden besiegt, KP sind auf 0. Und du hast deine Chance verwirkt, diese Pokémon zu fangen. Hier ist es so, dass wenn die Pokémon keine KP mehr haben und die KP auf 0 sind, dass das Pokémon dann so kurz gestunt irgendwie mit Sternchen über dem Kopf da ist und dass man da quasi mit 0 KP dieses Pokémon, dass man da eine Chance hat, dieses Pokémon zu fangen, was ich auch sehr, sehr cool finde. Ja, die Fangmechanik ist hier sowieso eigentlich ganz, ganz cool, weil, ich weiß gar nicht, ist das genauso wie bei Legends Arceus? So ähnlich, ne? Ähnlich, ja. Also bei Legenden Arceus konnte man ja auch einfach so einen Pokéball drauf werfen. Genau, so zielen und dann kann man drauf werfen und dann wurde noch gesagt, je mehr, da war nur das Zeichen quasi, diese Dreiecke nach oben. So, je mehr man davon hat, desto eher ist es, dass das Pokémon gefangen werden kann. Das war natürlich bei den jetzt ersten Pokémon immer voll und auch grün. Aber ich glaube, auch dieses Zeichen kommt mir bekannt vor, als wenn es das irgendwo schon mal gab. Hm. Also zumindest habe ich das Gefühl. Dann, nach dem ersten Wildsektor, da ging es ja dann auch in Richtung Pokémon-Labor. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo es schon einige Auffälligkeiten gab. Ich habe natürlich erstmal probiert, in Richtung Stadt noch weiter zu laufen und war dann tatsächlich ziemlich erschüttert. Also natürlich, ne, wenn man probiert, irgendwie Möglichkeiten auszuloten, da wird man dann hier an der Stelle aufgehalten mit unsichtbaren Wänden. Und das hat mich tatsächlich schockiert. Also nicht, dass ich damit gerechnet hätte, nicht aufgehalten zu werden, darum ging es mir nicht, sondern dass diese Art und Weise, mit unsichtbaren Wänden aufgehalten zu werden, doch schon sehr, sehr plump ist und da vergangene Pokémon-Spiele schon sich mehr, also auch dieses Spiel hier in vorherigen Situationen, auch beispielsweise mit den Brocken, die da im Weg stehen, ne, mit den Steinen, die zertrümmert werden müssen, schon so Objekte sich hat einfallen lassen oder so Storylines. Ich erinnere mich an X und Y, wo dann gesagt wurde, ach ja, hier ist gerade ein Stromausfall, hier darfst du nicht lang und so weiter. Da steht so ein Bauarbeiter, der hält einen auf und so. Ne, dass man so eine Geschichten hat, wäre vielleicht auch hier für dieses Spiel eine schöne Art und Weise gewesen, eine Referenz einzubauen, eben genau darauf. Aber nein, hier läuft man dann quasi, wenn man weiter will, auf eine unsichtbare Wand zu. Und das finde ich, also sowas ist immer plump und killt unfassbar viel Immersion. Ich hasse es, wenn man in einem Videospiel daran erinnert wird, dass man gerade ein Videospiel spielt. Ja, es ist schon richtig doof, da hast du recht. Das macht dann so nicht so viel Spaß. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist im Vorfeld zum Labor, ist, da stehen zwei NPCs rum. Die eine Person ist ein Hologramm und die andere Person ist auch so ein Typ, ne, die haben quasi so einen holographischen Call und da wird ein Bürgermeister erwähnt. Dieser Bürgermeister ist laut der Person, die nicht holographisch ist, hauptverantwortlich dafür, dass es überhaupt dieses Level an Wildsektoren gibt. Auch unfassbar spannend, ne, diese Bürgermeisterfigur, wer auch immer dieser Bürgermeister ist, scheint auf jeden Fall auch eine prägnante Rolle zu haben hier jetzt in dem Spiel. Mal gucken, ob dieser Reveal noch irgendwann kommt. Die Person, dieser NPC, hat sich auf jeden Fall, ne, ich quatsche ja mit vielen NPCs dann, hat sich auf jeden Fall sehr schockiert geäußert. Moment, der hat das quasi im Alleingang durchgeboxt. Das ist ja schon komisch. Ne, von daher auch sehr, sehr spannend. Und dann ging es ins Labor. Und ja, wie ging es da weiter? Ich habe noch gesehen, ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, dass wenn man ins Labor geht, einem, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also vor dem Labor links ist halt so eine Tafel, so eine elektrische und da wird einem halt so angezeigt, so das ist jetzt das Pokémon-Labor. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich das deuten soll. So als Spieler von außen würde ich so sagen, ja, okay, macht schon irgendwie Sinn. So als Ingame-Charakter stelle ich mir so vor, du läufst da so lang, auf einmal ploppt dir so eine Schrift so quasi gegen den Kopf, also wo du dann aber so durchläufst, ist ja so holographisch. Ne? Ich bin gespannt, ob das bei anderen Gebäuden auch noch so ist, weil beim Pokémon Center war es nicht so. Ich glaube, das, was du meinst, ist einfach nur Interface für uns als Spielende. Dass das quasi für uns als Spielende übersetzt ist, was dort auf dem Schild selbst steht. in dieser Pokémon-Schrift. Ja, aber dann kann ich ja auch hingehen, wie in allen anderen Spielen, und das Schild anquatschen. Ja, aber ich glaube, diesen Klick, den, ne, genauso wie es NPCs gibt, die man auch nicht mehr anquatschen kann, sondern die so allgemein Flavor-Text einfach labern, ja, spart man sich ja hier auch die extra Meile. Ne? Oh, wo ich das hier gerade sehe, Mensch, ist das nicht, ist diese goldene Statue im Pokémon-Labor, wo wir das hier gerade als Screenshot haben, ist das nicht Galar Galoppa? Dachte ich mir auch, ja, deswegen habe ich da einen Screenshot gemacht. Da ist irgendwie so eine Figur, Statue in so goldenem Design als ein Galoppa. Und ich dachte mir, das ist Galoppa, ne? Aber find ich schon spannend, ne? Das ist ja dann hier quasi die zweite Referenz auf die Galar-Region, ne? Später haben wir noch eine weitere, ganz deutliche Referenz auf die Galar-Region. Mal gucken, ob es noch weitere Galar-Referenzen geben wird. Hier in dem Labor ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig. Ich weiß gar nicht, auf welcher Etage. Ich glaube, in der ersten Etage. Auf der ersten Etage sitzt rechts, wenn man rechts reingeht, ein Typ, der einem erzählt, ja, der Professor, der hat das Labor aufgegeben oder irgendwie sowas. Also wir wissen, was mit Platan passiert ist, zumindest laut offizieller Erzählung innerhalb der Pokémon-Welt, hat Platan den Posten im Labor aktiv aufgegeben. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Aber warum? Ja, das ist die Frage. Warum? Ich will es wissen. Zunächst ist ja unsere Aufgabe, erstmal nach oben zu gehen, in die zweite Etage. Und dort treffen wir Magnolia, die wir ja kennen als ehemaliges Team Flair-Mitglied. Und ich finde diesen ersten Shot, den wir von ihr sehen, wo sie da noch so quasi in diesem Rumgrübeln gefangen ist und so weiter, der ist total gerichtet auf ihren Visor, dieser visuelle Apparat, den sie früher getragen hat in Team Flair-Zeiten. Und das ist auch so eine unfassbar, ne, sie geht ja aktiv hausieren mit dem Team Flair-Logo, nur halt in Blau. Von daher bin ich mal sehr gespannt, ob das noch irgendwie eine Bewandtnis hat, beziehungsweise wird es auf jeden Fall haben, aber wie das aufgeklärt wird, wie sie in ihrer scheinbaren Läuterung zu Team Flair steht und ihrer Team Flair-Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob es einfach nur die schlechte Grafik ist in dem Moment, aber es sieht schon sehr so alt abgenutzt aus, ne? Genau. Das ist halt auch die Frage, wie viele Jahre spielen zwischen X und Y und ZA. We will see. Mal gucken, ob es da eine deutliche Referenz gibt. Ja, nachdem wir dann den ersten Schock hinter uns gebracht haben, weil sie schreit ja gerade, glaube ich, am Telefon irgendwie rum. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da geht, irgendwie, dass sie mit ihren Forschungen nicht hinterherkommen. Und irgendwelche Studien noch gemacht werden müssen und wir scheinbar dann auch gerade richtig kommen. Wir geben ja dann unseren Pokédex quasi oder die Einträge ab. Wir haben so und so viele Pokémon gefangen, damit wir unsere Belohnung erhalten. In dem Fall die TM-Zertrümmerer und werden dann, ob wir wollen oder nicht, einfach in dieses Forschungsteam quasi geholt und können oder müssen jetzt verschiedene Aufgaben erledigen, um weitere Belohnungen zu erhalten. Also man kriegt dann Punkte und da kriegt man dann irgendwie Belohnungen für. Genau, und die heißen dann halt einfach Magnolias Forschung. Ja, ich bin gespannt. Wir haben ja jetzt, konnten ja jetzt noch nicht so viel machen. Wir hatten noch nicht so viel Freiheit, um da irgendwie zu agieren, sag ich mal. Wie es jetzt damit weitergeht. Aber ich finde, sie sieht schon ziemlich cool aus, so mit dieser, weil sie hat ja trotzdem immer noch eine Brille auf. So diese Laborbrille, so eine durchsichtige. Und ich mag auch ihre Frisur ganz gerne, die ist irgendwie cool. Ja, genau. Und dann sind wir eigentlich im Labor auch schon durch. Also man kann noch in, ich glaube, das Untergeschoss oder so. Oder erste Etage. Da ist irgendwie Laborbereich so. Da gibt es noch ein Item einzusammeln. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt die NPCs zwar auch angesprochen, aber ich glaube, die sagen nicht so viel Interessantes. Nee. Und dann bin ich auch schon wieder raus aus dem Labor. Dann hatten wir ja auch direkt im Anschluss Geheimgeschenke freigeschaltet. Und dann haben wir uns auch erstmal das Trasler abgeholt, was ganz cool war. Ne? Also das ist auch eine Verteilung, die geht, glaube ich, bis Anfang nächsten Jahres. Trasler mit Gardevoir Need habe ich jetzt auch direkt im Team, weil direkt ein Mega-Pokémon am Start zu haben, ist auf jeden Fall ganz cool und schmausig. Und dann begegnen wir auch dem nächsten Charakter aus dem Team MZ, der ein bisschen anders daherkommt als die Charaktere zuvor, weil er gefühlt so ein bisschen Er wirkt sehr auf Mode und Style fokussiert, wie hieß er, Kalen, und gibt uns auch erstmal einen Hut, den du, glaube ich, nicht so toll fandest, ne? Nee, also er spricht irgendwie von Mode, er hat wohl auch das Design drauf genäht auf die Jacke, also das Team MZ-Logo. Design. Der Hut, den wir kriegen, ist schrecklich, aber alles, was das machen soll, ist, dass wir können uns jetzt umziehen. Wir haben jetzt quasi diese Option, dass wir halt unsere Klamotten wechseln können. Dann ist der Typ eigentlich auch schon wieder weg. Später droppt er noch ein paar interessante Infos, aber dazu kommen wir auch noch gleich. Jetzt ist ja dann unser Weg frei, weil wir Zertrümmerer haben. Wir können die Felsen, die uns da quasi den Weg zum Hotel versperren, können wir zertrümmern und dann auch uns schon mit den anderen Charakteren einstimmen auf die Nachtmission von dem Turnier Royal. Und ja, generell zu diesem ganzen Turnier-Flair und so weiter, ne, wir haben quasi den Z-Rang, den wir quasi hinter uns lassen müssen, um zu Y aufzusteigen. Eine Person, gegen die wir kämpfen sollen oder gegen die wir uns vorbereiten sollen, angezeigt. Dann sammeln wir erstmal Punkte, ne, in so einem dedizierten Bereich, in dem wir halt auch schon vorher storytechnisch waren. Und dort wird auch so ein bisschen eingeführt mit Tutorial. Okay, hier versteck dich mal. Und ne, also die Charaktere, die drei anderen Team-MZ-Mitglieder, die supporten uns. Ne, bei der einen, da können wir dann uns heilen. Bei dem anderen, da bekommen wir die und die Infos. Hier die Schwester von Tiamo oder wie er hieß, die gibt uns dann halt Hinweise, dass man sich auch anschleichen sollte und so weiter und den Überraschungsmoment nutzen kann. Generell dieser ganze Flair von diesem Part der neuen Spielmechaniken. Wie stehst du dazu? Ja, man geht da so durch und im Prinzip ist ja an jeder Ecke ein Trainer. Also es ist zum Teil was Neues, aber zum anderen Teil auch nicht, weil es ist so wie in allen Pokémon-Spielen, treffen sich die Blicke, dann kommt es zum Kampf. So. wenn du dir natürlich einen Vorteil verschaffen willst, wie du schon gesagt hast, dann schleichst du dich halt an und machst den ersten Angriff und hast dadurch eben einen Vorteil, weil wenn man selber quasi den ersten Angriff abbekommt, ist man für den Moment wie so ein bisschen gelähmt sozusagen und ist natürlich dann gleich im Nachteil. Genau, man sammelt dann seine Punkte und seine Medaillen, wo man dann, also die Punkte braucht man für dieses Ticket, um halt überhaupt an einem Kampf teilnehmen zu können, dass man halt im Rang aufsteigt und die Medaillen geben, glaube ich, das Geld. Es gibt auch die Möglichkeit, in den Kampfzonen die Medaillen so mal zu finden. Ja, so schlägt man sich dann da so ein bisschen durch. Und ich war auch ganz froh, als ich wieder raus war, muss ich gestehen. Es ist halt so diese Kampfmechanik, du musst halt doch aufpassen. Es ist egal, ob es ein Trainerkampf ist oder ein Kampf mit einem wilden Pokémon. Du kannst halt immer getroffen werden. Das habe ich zumindest, also ich weiß nicht, ob das bei dir passiert ist, aber ich habe das gemerkt, als ich ne, halt in diesen Trainerkämpfen war. Man muss sich schon ein bisschen bewegen, sonst bist du halt dran. Ja, mir ist das tatsächlich passiert in dem wilden Pokémon-Bereich zuvor. Also da wurde ja auch gesagt, wenn deine Pokémon nicht draußen sind, dann wirst du halt von den Pokémon angegriffen. Und ich habe es mal wirklich provoziert, mein Pokémon weggepackt und dann hat mich das Skoppel einfach direkt angegriffen. Und dann hat sich auch der Rahmen des Bildes so ein bisschen dunkler verfärbt. So ein bisschen, wie man das in Legenden Arceus auch kannte. Finde ich auch ganz cool. Generell fühlt sich diese ganze Kampfmechanik auch für mich, also sowohl gegenüber den wilden Pokémon, als auch gegenüber den Trainerinnen und Trainern, also die normalen Kämpfe, fühlt sich für mich so ein bisschen an wie die logisch weitergedachte Form von den Kämpfen in Legenden Arceus. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, weil ich mochte die Kämpfe in Legenden Arceus sehr. Dir haben die, du schüttelst gerade den Kopf, ne? das ist ja ein Audiomedium. Dir haben die Kämpfe in Legenden Arceus sehr, sehr, sehr viel Stress bereitet. Von daher auch nochmal die ganz wichtige Frage an dich: Wie ist da denn jetzt in dieser weitergedachten Form der Kämpfe der Stressfaktor? Ich bin froh, dass ich noch kein Pokémon getroffen habe, was rote Augen hat. Ich glaube, denen begegnen wir noch, ne? Mal gucken. Also bis jetzt ist alles noch ganz, ganz mild. Also vor so einem Skoppel, glaube ich, kann man auch ganz gut mal wegrennen. Und die anderen Pokémon haben ja bis jetzt noch nicht, ich sag mal, Kampfgeist gezeigt. Also war ich da bisher ganz, ganz froh drüber. Noch finde ich es in Ordnung. Was ich richtig cool fand, danach geht es ja weiter in Richtung finaler Kampf, ne? Dieser Zack, der ewige Z-Rang, ne? Und Da fand ich es ganz cool. Dieser Kampf funktioniert ganz genauso wie die anderen Kämpfe auch, die man zuvor gemacht hat. Nur er wird halt so von der Story ein bisschen mehr gehighlightet. Aber für diesen finalen Kampf bashen so die beiden Rotom-Phones gegeneinander. Und da fliegen dann auch so die Funken. Und das fand ich so geil. Das fand ich cool. Fand ich auch witzig. Schade ist eigentlich nur, dass die beide genau gleich aussehen. Also ich hoffe, dass man vielleicht im Laufe des Spiels, wie in Karmesin Purpur, auch seine eigene Handyhülle sozusagen oder Rotom-Hülle freischalten kann. Wir werden es sehen. Ansonsten wäre es ein bisschen so ein vernachlässigtes Ding, finde ich, weil das gab es halt, wie gesagt, in dem Spiel davor auch schon. Also wir haben ja auch immer noch das Rotom-Phone, also warum sollte das jetzt nicht mehr gehen? Also es wäre schon cool. Ja, wir haben ja auch gesehen, dass das Rotom-Phone von der Direktorin Magnolia auch anders aussah. Das sah auch weiß aus und der Mund, von dem war so zickzack, so. Von daher mal gucken, ob wir da noch verschiedene Höhen bekommen. Was mir noch gerade aufgefallen ist, du hattest erwähnt, du hast einen bestimmten NPC getroffen. Ja, das wollte ich dazwischen noch einschieben, aber das hat nicht mehr reingepasst. Du warst schon zu schnell. Erstmal wollte ich sagen, das ist ja das allererste Mal, dass man seine Pokémon so richtig im Pokémon Center heilt. Und es ist im Prinzip Selbstbedienungsservice. So sah das zumindest für mich aus, weil die Pokebälle, also du hast diesen Tresen, ich sag mal so linke Hälfte, da steht Schwester Joy dahinter, rechte Hälfte ist so dieses pokeballförmige Ding und da kommt quasi wie so eine Schublade raus zu einem hin, wo man dann seine Bälle quasi reinlegt, die dann da reingeschoben werden, automatisch wahrscheinlich, und dann werden die Pokémon halt oder die Pokebälle so nacheinander wie abgescannt und ne, es kommt halt dieses normale, oder was man kennt, dieses Pokémon werden regeneriert Geräusch. Das fand ich irgendwie ein bisschen doof. So, jetzt muss ich das auch noch selber machen, so ungefähr. Aber gut, ist trotzdem okay. Und danach, was vielleicht ganz wichtig ist, es gibt einen Typ, der steht vor dem Pokémon Center. Ich weiß aber noch nicht, also das können wir jetzt halt noch nicht sagen, inwiefern der immer dort steht, weil in den ersten ein, zwei Missionen stand er nicht da. Der ist halt ein Ballaufleser. Also das heißt richtig so, das ist quasi seine Berufsbezeichnung. und zwar ist es so, ich hatte im, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, als wir das in dieser Kampf- oder in diesem Wildsektor waren, habe ich aus Versehen einen Ball irgendwie daneben geschmissen. Dachte ich mir so, scheiße, jetzt hast du so einen Ball verbraten, ne? Und dann steht dieser Typ und dann dachte ich mir, der hatte auch so eine gelbe Sprechblase oder so. Das ist ja immer so, geh mal lieber hin. Und dann hat er mir eben erzählt, ne, dass er eben so Ballaufleser ist und dass er eben von mir einen Ball gefunden hat. Ich so, ja, klasse. Da muss ich mir nicht ständig neue Pokebälle kaufen, wenn ich die irgendwie alle verbrate aus Versehen, weil ich die daneben schmeiße. Oder ich glaube, ich hatte die irgendwie aus Versehen bei einem Kampf gegen einen Trainer-Pokémon geschmissen oder so, weil halt aus Versehen die falsche Taste gedrückt habe. Ja, also wenn ihr den seht, der hat so ein blaues Käppi und so blau-schwarze Uniform, dann quatscht ihn auf jeden Fall an. Und ihr kriegt gratis quasi eure Pokebälle wieder. Ja, ja, ist auf jeden Fall super praktisch. Auch gerade hinsichtlich, wenn ich da an Legenden Arceus denke und so weiter, ne, wo auch unfassbar viel Pokebälle dann halt auch daneben geworfen werden und so. Also auch schon geben müssen. Ja, naja, Jubeldorf, ne, da war das Personal begrenzt, ne, also deswegen, nee, aber ansonsten der Kampf selbst, also ich gehe mal stark davon aus, dass diese, in Anführungszeichen, Bosskämpfe auch noch später größer werden und schwerer werden und so, aber das war jetzt wirklich alles sehr, sehr easy, sehr moderat, ganz klassisch, ne, wenn Taubsi reinkommt, einfach Voltilam und go gib ihm. Nee, und was mir jetzt noch gerade wegen der Waldsektoren eingefallen ist, weil, na, wer weiß, vielleicht bekommen wir auch einen Waldsektor. Nee, aber bei den Wildsektoren, genau. Da haben wir noch eine kleine Info bekommen von der Professorin, von der Direktorin, nicht Professorin, von der Direktorin Magnolia, die nämlich sagte, dass eines Tages, also wir haben so ein bisschen auch wieder Exposé, ne? Deswegen, dieser Anfang ist sehr, sehr Exposé-lastig. Sie sagte nämlich, die Sektoren wurden notwendigerweise errichtet. Also das war keine aktive Entscheidung, so wie man es erstmal denkt. Oh ja, cool, wir holen die Pokémon hierher. Nein, die Pokémon, aus unerfindlichen Gründen sind die Pokémon nach Illumina City gekommen. Die Gründe sind nicht bekannt. In Scharen, und diese Sektoren wurden als Notwendigkeit errichtet, um diesem Pokémon ein entsprechendes Zuhause zu geben. Deswegen mal gucken, das ist auch wohl auf Basis von diesem Bürgermeister passiert. Ich frage mich, wer der Bürgermeister ist. Ich habe eine Vermutung, wer das sein könnte, aber mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Aber ja, ne, dann haben wir noch so ein bisschen, ne, der Kampf ist durch, dann haben wir noch so ein bisschen Geplänke mit dem Zack. Wir sehen, dass der Z-Rang sich in einen Y-Rang verwandelt und dann haben wir einen richtig, richtig schönen Cameo von der Meisterdetektivin Mathia. Ja, die ich gar nicht kenne. Die kanntest du gar nicht. Das ist ein Charakter in Pokémon X und Y. Gibt es ein Postgame, ne? Nachdem man die Liga durchgespielt hat. Jedes Pokémon-Spiel hat sein Postgame. X und Y hat das auch. Bei X und Y war es ein bisschen versteckter als bei anderen Spielen. Da ging es in dem Postgame darum, dass Lebel, falls du dich an Lebel noch erinnerst, der Detektiv der internationalen Polizei und so weiter, der in verschiedenen Spielen auftaucht, dass der in Illumina City ein Büro hat und verschiedenen Dingen, Restgeschichten von Team Flair auf der Spur ist und eine Assistentin von ihm am Start hat. Und diese Assistentin ist das Waisenmädchen Mathia, die wir damals in X und Y als kleines Mädchen kennengelernt haben, mit ihrem Psiao. Oh Gott, wie hieß das? Das hat einen ganz, ganz speziellen Namen. Sie hatten Psiao und da ging es dann darum, dass der eine Vorsitzende von Team Flair einen besonderen Anzug entworfen hatte und der Anzug ihr krasse Kräfte gegeben hat, also ne, körperlich krasse Kräfte, aber sie manipuliert hat, sodass sie im Auftrag von diesem Team Flair-Vorstand am Start war und dann auch teilweise Verbrechen begangen hat. Und da ging es dann so ein bisschen darum, auch im Postgame sie davon zu befreien. Und wir sehen, auch wie auch im Promomaterial zuvor und in den Trailern, dass sie diesen Suit immer noch trägt, diesen Anzug immer noch trägt, ihn sogar scheinbar gepimpt hat. Denn auf der Brust, so auf dem Brustbereich, sieht man etwas, was aussieht wie einen kleinen Megastein. Von daher mal gucken. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, sie wiederzusehen. Ne? Auch sehr, sehr viel Fanservice für die Leute, die X und Y gespielt haben. Ja, vor allen Dingen, weil sie den Naruto ran kann. Ja, da genau. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Ne? Aber ist auch wahrscheinlich dem Anzug gesuited, hätte ich was gesagt. Geschuldet. Ja. Nee, aber was ist dann passiert? Was ist dann passiert? Dann kehren wir ja wieder zurück ins Hotel, ne? Genau, wir kriegen noch Kampfsektor Ende. Bildschirm, wo nochmal erhaltene Medaillen, besiegte Trainer aufgeführt werden und das Preisgeld, was wir eingenommen haben. Und dann geht's halt ins Hotel, wie Alton sagt, in meinem Fall Hotel, Suite, Hotel, ne, statt Home, Sweet Home. Da treffen wir dann auch die anderen wieder. Also Doro und Kaelin, glaube ich. Kaelin. Genau. Und da gibt's dann. Da gibt es dann lecker Essen. Wir haben noch mal eine kleine Szene und ich bin auch sehr gespannt, was es da genau mit auf sich hat, weil das kommt wahrscheinlich öfters vor, wo eine Zygarde-Zelle wieder zu sehen ist, die uns als Hauptcharakter scheinbar beobachtet, I guess. Ich weiß nicht, ob ich das so schön finde, weil jetzt fühle ich mich beobachtet, egal wo ich hingehe. Und dann gibt es ein richtig, ja, ich bin noch nicht so sicher, ob ich das so lecker finde, weil dann gibt es Essen. Alton hat Essen gemacht, sein Spezialgericht. Und zwar ist das Croissant Curry. Das, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Man hat in der Mitte des Tellers einen Riesenturm. Ich gehe mal davon aus, dass da Reis drunter ist und dann mit Currysoße obendrauf und ringsherum liegen drei Croissants und ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Croissant. Es ist auf jeden Fall wild, ne? Also auch hier die Referenz zur Galar-Region, ne? Ist sehr, sehr cool. Und du willst was sagen? Ja, ich sehe gerade, ich habe den perfekten Screenshot gemacht, weil Kaelin hasst ja dieses Essen, der findet es super eklig und der hat ein Sandwich vor sich liegen. Ah, oh, ja, ein Sandwich in Anlehnung an Paideia. Ach, witzig. Ja, nee, also ich find's auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant, dass diese Referenz auf Galar gemacht wird. Die zweite Referenz auf Galar in so kurzer Zeit. Und das ist ja dieselbe Mission noch sogar. Von daher, ich bin mal sehr gespannt. Ich bin mal wirklich sehr gespannt, ob es da noch weitere Referenzen gibt auf andere Spiele. Ich gehe mal sehr stark davon aus, denn Legenden Arceus hatte zu seiner Zeit ja auch unfassbar viele Referenzen. Legenden Arceus hatte so viele Referenzen, da wurden sogar die Savvy Islands referenziert. ne, auch ein Teil der Kanto-Region, ne, aus Feuerrot und Blattgrün in dem Fall, der seit Feuerrot und Blattgrün nicht mehr referenziert wurde. Oder die Sinnoh-Ruinen wurden in Legenden Arceus rausgepackt. Von daher, ich erwarte hier, das ist ja meine Erwartung, ein Story- und Lore-Fest letzten Endes. Ja, dass vielleicht auch die ein oder anderen Fragen so ein bisschen löst oder beantwortet wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Nee, deswegen, also, ja, dann futtern wir gemeinsam. Und dann ist ja auch schon der Part, wo wir dann nächtigen und dann morgens wieder aufwachen. Und da haben wir uns beide, glaube ich, simultan gefragt, ob das ob das wirklich ein immer und immer und immer wiederkehrender Loop ist, dass man dann immer schlafen, also macht ja auch Sinn. Es macht ja auch Sinn, weil wir diesen Tag-Nacht-Zyklus haben. Tag und Nacht und Tag und Nacht und Tag und Nacht. Ne? Diese Kampfgeschichten sind ja immer nur nachts. Dann läuft es ja zwangsläufig darauf hinaus, dass man dann immer morgens dann aufwacht und von diesem fürchterlichen Wecker geweckt wird. Der Ton ist jetzt nicht gerade so Pokémon-like, finde ich. Der ist so Standard-Wecker-Ton und bisschen so, kann ich mir Schöneres vorstellen. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es genau so ist, wie du eben gesagt hast und man halt immer so diese Mission dann abarbeitet und dann gehe ich mal wieder ins Bettchen und dann wache ich wieder auf und ja, der Wecker klingelt jeden Tag, auch am Wochenende. Ja, ja, das wäre doch eigentlich eine schöne Chance gewesen, den Nintendo Alamo-Wecker zu platzieren, ne? In-game, den Alamo-Wecker. Ja, in den anderen Pokémon-Spielen werden ja auch die Konsolen platziert, ne? Die Wii und die Switch und so weiter. Von daher, warum nicht den Nintendo Alamo-Wecker? Das wäre das große Ding gewesen. Aber naja, gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Du auch. Und jetzt tauchen wir ein und träumen von diesem leckeren Abendbrot, was wir konsumiert haben. Diesem fantastischen Curryturm mit Croissant. Croissant!